So, als dann hier hätten wir es. Es treibt sich da nämlich nur der bewusste eine Parkwächter herum. Und der steht meistens da drüben, weil man von dort die schönste Aussicht auf die Festwiesen hat. Ja, na, jetzt wird er mal endlich munter. Ich bin noch nass von dem Bier, das du mir ins Gesicht geschüttet hast. Das war doch nur halb so tragisch gemeint. Tut es dir leid? Nein. Kriminaler? Gib nur acht, Franz. A priori habt ihr das hier zu tun, wenn sich was Unrechts rühren sollte. Heut parken ja da allerhand hochkapitalistische Limousinen. Lauter Steuerhinterzieher. Auf Wiedersehen. Der Merkel hat doch eine komische Natur. Zuerst bringt er einen um und dann tut's ihm leid. Es ist halt kein durchschnittlicher Mensch. Weil er sehr intelligent ist. Der drückt ihnen so ein Autotürl auf und ein Fensterscheiberl ein. Da hörst du aber keinen Laut. Es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Das schon. Vielleicht. Vorgestern, da hätte ich dem noch das Kreuz abgeschlagen und die Gurgel hergedruckt, dass ich herausgenommen hätte, sich etwas aus meinem Cabriolet herauszuholen. Und heute ist das umgekehrt. So endet man sich mit dem Leben. Heute sehe ich so schlecht. Ich bin noch geblendet durch das Licht. Ich weniger. Oft male ich mir eine Revolution aus. Dann sehe ich die Armen durch das Siegestor ziehen und die Reichen im Zeisalwagen, weil sie alle miteinander gleich so viel lügen über die armen Leute. Sind's bei so einer Revolution, da tät ich gerne mit der Fahne in der Hand sterben. Ich nicht. Mein Bruder, den haben sie in einer Kiesgrube erschossen. Wissens seiner Zeit, nachdem damals der Krieg aus war, 1919. Das ist auch nichts. Aber mein Bruder hat sich doch aufgeopfert. Es wird ihm heute mehr Vergnügen gemacht haben, dass er sich aufgeopfert hat. Gerenn's doch nicht so saudum daher. Da hat ja noch selber der Merkel-Franz eine Achtung vor meinem toten Bruder. Dann bin ich heute schlechter als wie der Merkel-Franz. Weil sie halt auch sehr verbittert sind. Ich glaube es aber nicht, dass ich gut bin. Aber die Menschen wären doch gar nicht schlecht, wenn es ihnen nicht so schlecht gehen tät. Es ist das eine himmelschreiende Lüge, dass der Mensch schlecht ist. Was soll da jetzt eine himmelschreiende Lüge sein? Dass der Mensch schlecht ist. Ach so. Es gibt überhaupt keine direkt schlechten Menschen. Dass ich nicht lache. Der Mensch ist halt ein Produkt seiner Umgebung. Da. Eine Aktentasche. Ein Buch. Der erotische Komplex. Ein Kuvert. Herrn Kommerzienrat Konrad Rauch. Ich meine, dass wir diese Bibliothek dem Herrn Kommerzienrat wieder zurückschenken könnten. Oder hast du vielleicht Interesse an diesem erotischen Komplex? Nein. Drum? Ich auch nicht. Brav, sehr brav. Aber ihr müsst doch da so hin und her, zum Schein. Das fällt doch auf, wenn ihr da so festgewurzelt herumsteht. Also, komm's hin und her. Verzeihen Sie mir bitte. Was denn? Nämlich, das habe ich mir jetzt überlegt. Ja, das war Pfeilgrupp pietätlos von mir. Diese Anspielung zuvor mit Ihrem toten Bruder. Das habe ich gewusst von Ihnen, Herr Kasimir. Nein, das sind hier nur Privatautos. Die Mietautos stehen dort vorne bei der Sanitätsstation. Ja, was hat denn das blonde Gift? Elli! Ich weiß nicht, was die hat. Es hat sie nämlich oft, dass sie plötzlich so streikt. Elli, so komm doch her. Im Namen des Volkes! Ich werde sie schon holen. So, sei Sei doch nicht so dammisch. Nein, ich tu da nicht mit. Ach, das hab ich gern. Zuerst bist frech und herausfordernd zu den Herren der Schöpfung, aber dann ziehst du den Schwanz ein. So sei doch nicht so feig. Wir kriegen ja 10 Mark. Ach. Du 5 und ich 5. Denk doch auch ein bisschen an deine Zahlungsbefehle. Aber der alte Sauhund ist doch ganz pervers. Okay, das ist doch nur Munderotik. Elli! Ja. Elli! Ellile! Ellile! Komm, komm, sei friedlich. Das ist doch ein Austritt der Emler. Erraten. Bravo. Mein ehemaliger Bräutigam hat auch einen Austro Daimler gefahren. Er war nämlich ein Chauffeur. Ein komischer Mensch. Zum Beispiel vor 3 Monaten, da wollten wir 2 eine Spritztour machen, hinaus in das Grüne. Und da hat er einen Riesenkrach mit einem Kutscher bekommen, weil der sein Gaul geprügelt hat. Denkens wegen ein Gaul. Und dabei ist er selbst doch ein Chauffeur. Man muss das schon zu würdigen wissen. Darf man bitten, Gnädigste? Da kommt er gerade. Entschuldigen Sie, Herr Kommerzienrat. Lebe wohl, Kasimir. Lebe wohl? Ja. Und viel Glück. Prost. Ich fahre jetzt nach Eudeding. Mahlzeit. Hast ein schönes Cabriolet dort. Accorazzo, ein ähnliches, bin ich auch einmal gefahren. Noch vorgestern. Darf man bitten, Gnädigste? Darf man bitten, Gnädigste?